so scheinheilig. Ich weiß, ihr seht's mir an. Kommt's teils aus nem Leben, das mit Krebsen begann. 3 Uhr war grad vergangen, da ist die Alte gegangen. Einfach boom, bitty bye bye, deine Zeit bald um, aus, aus und vorbei. Einfach boom, bitty bye bye, und wo war bitte die scheiß Polizei? Viel Zeit ist verstrichen seitdem, doch ist auch heute unbedingt Schnee, wen zu sehen. Geschehen, wie im Traum in der Nacht, weißer Pflaumen, der Kau und der kahle Baum ist nackt. Seine Wurzeln saugen Blut, dies Bier zu saufen tut mir gut, denn es entdeckt meine Wut. Alles stille, leise, und wenn ich anfang und red, dann flamm ich voll, scheiße, bla, bla, auf das ganze bla, bla, von den tausenden an Menschen, die es nicht kennen, zu kämpfen, die ihr Leben verbringen in tausend Lenzen, deren Augen glänzen unter Lorbeergrenzen, die uns kennen von Grenzen, grässlichen Kämpfen, hässlichen Kämpfen und scheußlichen Schiffen, grausamen Wimmern, verklebten Wimpern, von leblosen Zimmern und farblosen Wintern, Kreis und Kindern, weißen Besenbindern, mit synthetischen Feldern, um die Kälte zu mindern, die keine Ahnung von mir haben, aber mich halt mal angraben, mir wohltun wollen mit ihren Gaben, bis sie es dann wieder saß. Einfach boom, bitte bye bye, deine Zeit ist um, aus, aus und vorbei. Boom, bitte bye bye, klick, klack, eins, zwei, drei. Einfach boom, bitte bye bye, und wo ist denn da die Polizei? Wenn es wieder Abschied nehmen heißt, weil die frostige Hand das Herz zerreißt, wo find ich denn dann Trost? Prost, und ich beginne zu schreiben, denn Buchstaben bleiben auch im Wege sich schreien, nach ekligem Streiten und ewigem Feiten, schädlichem, tödlichem, rötlichem Reiben, unerträglichem Teilen, unsäglichem Schneiden, tröstliches Schreiben ist die Arbeit an mir, blauer Likör und schwarzes Bier, der einzige Weg, um nicht ewig zu leiden, geschrieben mit Händen und zwar mit Beinen, der Text gerappt und brand auf silberne Scheiben, brich diese Platte und du hörst dir schreien, ja, sie brüllt mich an, schreit mir ins Gesicht, Nutte, Dicht, Bild, Essenz, der Verlassene, werde Mr. Sans, das Gesetz der Autonome, Mr. Sans, der weiße Wolf, der Erfüller des Zolls, mit dem Füller des Golds, aus vergangenem Trauma, der mit dem Rauch, der zu lange im Stau war, und dann brennt's in den Augen von Sans, und wir führen das Schauer, und weiter, voller Eifer, Linien auf Papier, mit Finger voller Eiter, aus der Knochen an mir, es sieht, dass seine Taktik scheitert, weil der Horizont sich ums Unendliche erweitert, die Feuermeer klingen gegen die Eitelkeit des Pfaus, das Lachen des Todes sind nicht die Tränen eines Clowns, ich durchschau's. Glaub kein Wort mehr, ich kling lang und bleib nicht stumm, mein Singsang ist Notwehr. Meine Faust macht Boom. Boom, bitte bye bye, deine Zeit ist um tot. Einfach Boom, bitte bye bye, ich hab dich erledigt tot. 1, 2, 3, Boom. Bin ich jetzt frei? Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Hochgeehrte Herr und König, hochgeehrte Herr und König, bitte.